mein Alter säuft, meine Mutter kenn ich nicht. Seit 20 Jahren lieb ich hier unten im Keller ohne Licht. Digital ist mein Seelenheil, ich spiel sie Tag und Nacht. Irgendwann, da komm ich ganz groß raus, auch wenn ihr heute rüberlauft. Die Welt, man ist nicht gut mit mir, doch ich komm schon damit klar. Und nichts geht mehr, ich muss hier schnellstens raus. Zeig mir das wahre Leben, gib mir Geld und viel Applaus. Ich verkaufe meine Seele und schenk sie dem Rock'n'Roll. Nicht von meiner Welt, dieser Welt hab ich längst die Schnauze voll. Die Welt meint es nicht gut mit mir, doch ich komm schon damit klar. Schmeckt. Ich hab mein Leben lang bis zum Hals in ihr gesteckt.